Reisende kamen vorbei. Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte: O frohe Botschaft, da ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware, und Allah wusste wohl, was sie taten.